Sagen Sie jetzt mal bitte Anarchie. Anarchie. Anarchie. Ob geschichtlich oder brandaktuell. Mit Berichten und Interviews, mit Beiträgen und Collagen beleuchtet das anarchistische Radio Berlin das Phänomen des Anarchismus. Viva Anarchie! Der Anteil der Biobranche am Umsatz des deutschen Lebensmitteleinzelhandels liegt derzeit bei nicht einmal 4%. Aber die Tendenz ist weiterhin steigend. Große Bio-Supermärkte sprießen schneller als DM-Filialen vielerorts wie Pilze aus dem Boden. Wie schön. Suggeriert dies doch, dass deutsche Konsumentinnen im Allgemeinen ökologische und soziale Verantwortung übernehmen wollen. Offensichtlich werden jedoch die Augen vor den tatsächlichen Anbaubedingungen nicht nur in der sogenannten konventionellen, sondern auch in der Biolandwirtschaft verschlossen. Die Behandlung von Arbeitsmigrantinnen an den EU-Außengrenzen durch BesitzerInnen großer Plantagen wird sogar in etablierten Medien als Sklaverei bezeichnet. Da dieselben auch biozertifizierte Flächen besitzen, kann man dort nicht unbedingt von anderen Zuständen ausgehen. Die FAU Berlin macht seit Februar darauf aufmerksam, was Auszubildenden und ArbeiterInnen in der Biolandwirtschaft im Berliner Umland zugemutet wird. Conchita arbeitete für den Obst- und Gemüsehof Teltor Rübchen. Sie erzählte uns, warum sie Unterstützung bei der basisdemokratischen Gewerkschaft gesucht hat. Also es gab Probleme mit meinem Chef, dass er mir meine Seminarkosten nicht übernehmen wollte und auch meinen Lohn ja in Naturalien auszahlen wollte. Und bin zu der Rechtsanwaltssprechstunde der Freien Arbeiterinnenunion gegangen, um mich da halt beraten zu lassen, was ich da machen kann. Ging es dann weiter auf Seiten der FAU? Ganz praktisch. An dem Tag, als Conchita hier war, hatte ich auch offenes Büro gemacht. Die Anwälte haben dann Conchita-Kreuz mir weitergeschickt, habe ich die Notrufnummer gewählt sozusagen. Und dann haben wir uns gedacht, dass wir da was machen könnten. Der erste Schritt war halt, dass wir einen Brief geschrieben haben an den Arbeitgeber. Und gleichzeitig haben wir uns dann halt die restlichen Bedingungen auf dem Hof angeguckt und gesagt, dass da noch einiges anderes im Argen liegt. Und mit Conchita darüber geredet, ob man da mehr machen kann im Hof, ob sie da Interesse dran hat. Haben uns dann gedacht, dass wir bei einem Hof mit circa 10 Beschäftigten eine Organizing-Kampagne starten müssen. In einem Blitzinterview nahmen Conchita, Andreas und Markus noch zu weiteren Fragen bezüglich ihrer Kampagne und ihren Ideen von einer fairen Landwirtschaft Stellung. Warum geht Bio nur fair? Weil Weltverbesserung nicht zu schlechten Arbeitsbedingungen geht. An wen richtet ihr eure Forderungen? Erzeugerinnen, Konsument, Politik, Arbeiter und Auszubildende? Unsere Forderungen sind an Betriebe, aber wach werden sollen alle. Welche Wirkung hat die Kampagne bisher gezeigt? Ja, bisher hat der Hof sich größtenteils stur gestellt. Er wollte erst ja nicht die Ausbildungsvergütung erhöhen, aber jetzt letzten Monat hat er doch den Lohn um 60% ungefähr erhöht. Hat sich doch ein bisschen einsichtig gezeigt, aber es ist immer noch 10% unter Tarif. Was zum Beispiel die Ausbildung angeht, da wurde bisher ja quasi nichts verändert. Letzte Woche immer noch dieselben Tätigkeiten gemacht, die ich vor einem Jahr schon machen konnte. Also das, und da die halt auch Kanten machen können. Das ist eigentlich noch demotivierender als der niedrige Lohn. Also. Der hat auch zugestimmt, dass die Arbeitsschutzvorschriften eingehalten werden, dass wir als FAU Berlin die überprüfen können regelmäßig. Gibt es im Berliner Umland faire Biogärtnereien oder Höfe? Ja, man muss erstmal fair definieren, aber also ich finde, ein Ansatz macht schon mal ein Kollektiv oder kollektivistisch organisierter Hof bei Münchelberg, die quasi sich selbst organisieren und ja, keinen Chef haben und dadurch halt ihre Arbeitsbedingungen auch selber gestalten können. Also wir haben jetzt auch mit der IG Bau, die zuständige DGB-Gewerkschaft, und die haben ja einen Tarifvertrag, an dem orientieren wir uns auch, den wollen wir nicht unterschreiten, und die sagen auch, dass die Tarifbindung sehr gering ist. Von daher kann man schon bezweifeln, ob es jetzt in einem, sag ich mal, im konventionellen Verständnis faire Arbeitsbedingungen in der Biobranche halt gibt. Das können wir aber nicht umfassend nachprüfen. Von daher handeln wir uns jetzt um den Einzelfall. Bedeutet konventionell sowieso gleich unfair? Nein, nicht unbedingt. Es hängt ja auch ein bisschen an der Produktivität der Betriebe. Und letztendlich geht es aber darum, dass die Arbeitsbedingungen halt ordentlich gestaltet werden. Und da spielt es keine Rolle, ob das ein konventioneller oder ein biologischer oder ein Mondscheinbetrieb ist, was auch immer. Im Zentrum stehen die Arbeitsbedingungen. Bauern und die Beschäftigten. Gibt es eine anarcho-syndikalistische Utopie einer fairen Landwirtschaft? Naja, die anarcho-syndikalistische Utopie besteht eigentlich in der anarcho-syndikalistischen Ideologie. Anarcho-syndikalistische Utopie hat einen allgemeinen Anspruch und da ist es egal, ob das jetzt im Einzelhandel, in der Industrie oder in der Landwirtschaft ist. Es geht da um eine Struktur, wie Arbeit gestaltet wird, um Mitspracherechte und um demokratische Kontrolle und eine Strukturfrage im Prinzip, die auch auf die Landwirtschaft zutrifft. Gibt es Ansatzpunkte zur Verwirklichung der Utopie? Wir tasten uns da ganz langsam ran, in dem Sinne, dass wir erstmal das Problembewusstsein auch in der Landwirtschaft halt schärfen wollen und ja, eben die Landwirtschaft in den Diskurs um bessere Arbeitsbedingungen, um mehr Kontrolle einzubeziehen. Was würdet ihr motivierten, aber von den Arbeitsbedingungen in der Biolandwirtschaft frustrierten jungen Menschen raten? Sie können gerne ein eigenes Kollektiv gründen, also so wie ja, es bereits mindestens 2 Kollektive in Brandenburg gibt. Die sind halt ihr eigener Chef. Dann können sie ihre Arbeitsbedingungen selber gestalten. Ja, und ich hätte da einen ganz anderen Ansatz. Ich würde sagen, dass die Leute sich einfach nicht demotivieren lassen sollen, sondern sich organisieren sollen in ihren Betrieben und da einfach ihrem Chef ein bisschen Terror machen und für ihre Rechte einzutreten. Das ausführliche Interview mit den 3 VUistas werden wir im Laufe dieses Monats auf unserem Blog veröffentlichen.